und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute wieder frisch aus den Faxgeräten der öffentlichen Verwaltung, die Monatsschau. Herzlich willkommen auch wieder zu unserer zweiten Monatsschau, diesmal die Monatsschau für den Monat August. Wir haben uns hier wieder in einer illustren Runde zusammengefunden und wir haben heute sogar mal einen Gast und den möchte ich als allererstes mal vorstellen, Michael. Ja, grüßt euch alle miteinander. Michael ist mein Name, Michael Nitsche. Ich bin im Public Affairs Geschäft, im öffentlichen Sektor, arbeite für die S-Public Services, das ist das E-Government-Kompetenzzentrum der Sparkassen-Finanzgruppe und freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Außerdem haben wir heute wieder mit an Bord Ingo. Hallo Ingo. Schönen guten Abend. Und Peter, ich grüße dich. Ja, hallo zusammen. Und dann wollen wir gleich mal einsteigen, wie das letzte Mal, mit unserer News-Rückschau und da fängt erst gleich mal der Peter an. Einmal noch eine News, die eigentlich fast noch in den Juli gefallen wäre. Da gab es nämlich eine Veranstaltung zum Thema, wie geht es weiter mit der Smart eID. Die News jetzt aktuell ist es, dass es inzwischen ein Video von dieser Veranstaltung gibt. Also die ist als Webinar quasi aufgezeichnet worden. Es gibt auch die ganzen Links zu den Folien und so weiter. Und zwar dort, wo es auch die Ausweis-App gibt unter Veranstaltungen. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Und das ist ganz interessant, weil man da einfach ein bisschen Update bekommt. Allerdings wendet sich das tendenziell eher an ein Fachpublikum und nicht so sehr an Endverbraucher. Die nächste News gleich wäre das, dass inzwischen es offensichtlich möglich ist, auch eine GmbH online zu gründen. Also die erste Gründung einer GmbH online ist erfolgt und diese News haben wir für sehr grundlegend gehalten, weil der Wunsch nach Unternehmensgründung ja ein sehr breiter ist und also Estland zum Beispiel hiermit immer wirbt und so. Und jetzt ist es offensichtlich auch in Deutschland möglich und da hat insbesondere die Bundesnotarkammer darauf hingewiesen. Dann mache ich gleich weiter. Ich sehe gerade, das ist aus dem Juli, aber es ist im August immer noch aktuell. Die Vergabekammer in Baden-Württemberg hat nämlich zu der Frage entschieden, ob digitale Server- und Cloud-Leistungen von US-Anbietern, die europäische Töchter haben und hier Rechenzentren aufbauen, ob die trotzdem zulässig sind für die Vermittlung der personenbezogenen Daten. Und surprise, surprise, sind sie nicht. Den Link ist natürlich wieder in den Shownotes und ich gebe direkt mal weiter an den Michael. Ja, meine News der Woche ist eigentlich die gar keine so richtige, weil es noch gar keine offiziellen Informationen gibt. Es handelt sich dabei um die neue Digitalstrategie der Bundesregierung. In der letzten Woche ist die geleakt. Der aktuelle Entwurf stand es der vom 18.8. unter dem Titel Gemeinsam digitale Werte schöpfen. Ist etwa 50 Seiten lang, das Ganze ein bisschen länger und ob es absichtlich geleakt wurde, ist ein bisschen offen. Vielleicht ist es so ein Bumper, wir werden es sehen. In der Breite der Digitalblase in Deutschland ist der Entwurf bisher so ein bisschen gemischt angenommen worden, ein bisschen gemischt aufgenommen. Es ist schwierig zu sagen, was da jetzt tatsächlich Umsetzungswille ist und was nur Lippenbekenntnisse. Da muss man tatsächlich abwarten. Ne? Wichtig ist, dass wir tatsächlich das Dokument, da es noch nicht offiziell ist, tatsächlich nicht in die Shownotes packen können. Ich gehe aber davon aus, dass es mittelbar allen Interessierten möglich ist, sich den Entwurf anzusehen, da geführt halb Digital Deutschland den Entwurf inzwischen kommentiert. Und weiter geht's mit Ingo. Meine News ist aus dem Bereich, die Zivilgesellschaft schlägt zurück. Der CCC hackt das Video-Ident-Verfahren, das wir in verschiedenen Ausprägungen kennen. Hier hat's jetzt vor allen Dingen den Gesundheitsbereich erwischt. Die Kollegen und Sicherheitsforscher haben ja sich vor allen Dingen den Bereich rausgenommen, weil hier besonders sensible Daten in Gefahr geraten sind. Long story short, man kann also mit einem handelsüblichen Fernseher und einer Kamera diese Videoidentifikation aus der Ferne einfach austricksen. Die Gematik, verantwortlich für die Standardisierung in dem Gesundheitsbereich, hat sich also genötigt gefühlt zu sagen, wir werden das mal erstmal nicht mehr weitermachen. Und das bringt mich auch gleich schon zu der zweiten News, die ich hier heute einbringe. Das E-Rezept auch wieder Gematik involviert, ist also in Gefahr. Das hat nun nach langem Verzug in den letzten Jahren halt irgendwie dann doch angefangen. Und nun ist klar geworden, dass der Datenschutz in Schleswig-Holstein damit ein großes Problem hat. Und zwar genau damit, dass eben diese QR-Code-ähnlichen Matrix-Codes, so werden die genannt, wenn sie digital verschickt werden, von jedem benutzt werden kann. Und was dahinter zu erreichen ist, ist eben ungeschützter Zugang zu einem geschützten Bereich. Und wir werden da später nochmal in anderem Kontext ein bisschen weiter drüber reden. Aber das ist natürlich ein Rückschlag für die Digitalisierung im Gesundheitsbereich, wo man halt gehofft hat, dass man über diese Anwendung des E-Rezepts viele neue Bürgeranwendungen findet oder auch eben Begeisterung bei denen findet. In diesem Zuge ist dann auch die dritte News zu nennen, denn offensichtlich ist in dem Bereich schon die Diskussion ein bisschen länger am Köcheln. Oft wird hier gesagt, warum müssen wir denn eigentlich eine App benutzen? Warum müssen wir eigentlich das so kompliziert machen, wenn doch Bürger oder auch Patienten in die Apotheke gehen können, sich mit ihrer Gesundheitskarte ausweisen und dann greift eben der Apotheker, die Apothekerin auf die Infrastruktur zu und holt sich eben das da liegende Rezept und händigt dann eben die Medikamente aus. Es sieht ein bisschen so aus, als würden eben Ärzte und Apotheker diese Forderung, die offensichtlich nicht gehört worden ist von der Gematik bisher, nun unter dieser Bedingung, dass sie sagen, okay, wenn der Datenschutz sagt, das mit den Codes, das wollen wir nicht, das andere mit dem Ausdrucken wollen wir auch gerne nicht haben, wir machen weiter in unseren Pilotprojekten, wenn, und das ist die Bedingung, dann in den nächsten 3 Monaten auch mal ausprobiert wird, dass man einfach mit seiner Gesundheitskarte in die Apotheke geht. Ich stecke hier in dem Bereich nicht so sehr drin, dass ich mir wirklich eine Meinung erlauben könnte, aber es klingt so ein bisschen wie, das wäre wirklich ganz einfach, sich auszuweisen mit der Gesundheitskarte und dann das Rezept einzulösen. Nächste News betrifft wieder eher unseren Bereich originär. Nun ist klar, dass der OZG-Booster auch nicht so richtig zum Durchstarten geeignet war und das Ziel nun 35 OZG-Leistungen auf jeden Fall bis zum Ende dieses Jahres halt hinzubekommen. Es ist noch ein bisschen sowas wie eine unbestätigte News. Also bisher ist eigentlich nur wirklich bestätigt, dass bekannt geworden ist aufgrund einer kleinen Anfrage der CDU-CSU-Fraktion, dass also mindestens ein Land, in dem Fall hier Hamburg, gesagt hat, es wird seine Leistung, es ist auch eine EFA-Leistung eigentlich geplant gewesen, nicht fertig bekommen. Wir werden das auch nochmal später nochmal ein bisschen intensiver besprechen, aber es war von uns ja auch so ein bisschen schon angezweifelt worden, ob das nun der Heizbringer ist mit dem OZG-Booster und es sieht so ein bisschen so aus, wie das sich leider bestätigt. Vielen Dank, Inko. Du bist heute unsere Newsmaschine mit so vielen News und übergebe direkt an den Peter. Der stellt uns nämlich die OZG-Leistung des Monats vor. Wir haben uns ja immer vorgenommen, eine OZG-Leistung auszuwählen, die möglichst, spektakulär ist und in irgendeinem Hinblick besonders. Und diesmal wäre der Vorschlag, die Ehrenamtskarte zu wählen, weil das einerseits eine OZG-Leistung ist, hat also die OZG-ID 10134, wen es interessiert, Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit. Und was aber das Tolle ist, es handelt sich hier um eine echte Open-Source-Lösung. Das heißt, man kann die Lösung selbst betreiben, man kann den Programmcode übernehmen, auch die genutzten Module sind alle Open Source, sodass man also ohne weiteres das Ding selbst betreiben kann. Und worum geht's dabei eigentlich? Also die Ehrenamtskarte bekommen Menschen, die also typischerweise zum Beispiel mindestens 250 Stunden unentgeltlich im Jahr für andere unterwegs sind und hier ehrenamtliche Leistungen also erbringen. Und dann kann man mit dieser Karte halt in verschiedenen kommunalen, staatlichen oder privatwirtschaftlichen Einrichtungen Leistungen in Anspruch nehmen, also zum Beispiel Museen oder Schlösser besuchen oder sowas. Und diese Ehrenamtskarte wurde programmiert von der Tür-an-Tür-Digitalfabrik GmbH, die also nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Team der Ludwig-Maximilians-Universität in München und dem Bayerischen Sozialministerium 600 Entwicklerstunden auch hier an dieser Stelle quasi für diese Karte ehrenamtlich aufgewendet haben. Und diese Ehrenamtskarte ist also in Bayern bereits im Einsatz seit 21.09.21, aber wurde jetzt also auch in den Fitstore übernommen und ist also dort auch erreichbar. Und vielleicht noch ein kleiner Querverweis, es gibt im ehrenamtlichen Bereich auch noch andere Karten, die online beantragt werden können. Zum Beispiel die Juleika, also die Jugendleiterkarte, kann online beantragt werden. Und was da auch ganz wichtig ist, um das Ganze rund zu machen, Als Jugendleiter braucht man auch ein Führungszeugnis und auch diese Leistung gibt es natürlich inzwischen auch schon online. Also das heißt, die ehrenamtlich Tätigen haben durchaus die Möglichkeit, zumindest hier möglichst wenig Zeit zu verschwenden. Ja, vielen Dank, Peter. Ich kenne die Lösung von der Ehrenamtskarte und ich finde die toll. Kurzer Funfact, ratet mal, ob das in diesen diversen Wallet-Projekten der Bundesregierung drin ist. Ich lasse die Antwort offen. Traue mich nicht zu fragen. Ingo, du wolltest auch noch was dazu sagen. Sieht doch so aus wie für einen Preußen, ne? Hier in Berlin. Bayern hat eine super Idee gehabt, ja. Also ich finde das auch mega, was ich hier sehe. Das Ding ist jetzt im Fitstor und jetzt käme sozusagen der Punkt, an dem andere Bundesländer sagen, Mensch, super Idee, das Ding ist Open Source, steht im Fitstor, das setzen wir auch ein. Ist das so zu verstehen, Peter? Ja, so ist es zu verstehen. Also das ist in dieser Kategorie verfügbare Drittleistungen. Das ist also einfach gelistet quasi und der Programmcode kann ohne weiteres verwendet werden, wie gesagt, weil er ohnehin Open Source ist. Ach so, also. Und auch alle Bestandteile sind Open Source. Ja. Das ist sogar so, dass man hier eigentlich den Fitstor gar nicht bräuchte. Ja. Weil Open Source und muss hier gar kein rechtliches Konstrukt aufbauen, sondern man kann es einfach verwenden. Die Frage dazu, vielleicht weiß Peter das, vielleicht weiß es aber auch Ingo, ist denn da der Aufwand für die Bundesländer sehr groß, das einfach aus dem Fitstor rauszuziehen und in die eigenen Systeme zu integrieren oder brauchen die da noch sehr, sehr viel Entwicklungspower dafür? Ja, eigentlich, Michael, wäre das so, dass diese Anwendung gar nicht übernommen wird und selber betrieben wird, sondern eben in Bayern verbleibt und von dort aus genutzt wird. Und dafür brauchst du ein relativ kompliziertes vertragliches Konstrukt. Aber wie Thorsten schon gesagt hat, dadurch, dass das hier Open Source ist, ist das ein Sonderfall. Das kannst du selber betreiben. Weiß ja nicht, wie sie aussieht. Wenn da jetzt draufsteht auf der Karte bayerische irgendwas, dann wird man das ändern wollen. Aber das ist bei Open Source. Hier schütteln alle die Köpfe, alles klar. Also das ist neutral gehalten sozusagen und kann so, wie es ist, offensichtlich bundesweit eingesetzt werden. Ja. Es kann konfiguriert werden. Ja, dann bin ich hier der Erste, der sagt, das sollte Berlin übernehmen. Finde ich eine mega Idee. Das mit dem Ehrenamt haben wir auch in den News immer schon mal wieder lesen dürfen. Geht zurück. Ja? Die Attraktivität geht zurück. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch dran, dass wir hier einfach diese ehrenamtliche Leistung einfach anerkennen müssen. Einfach mehr ins Licht bringen müssen. Und das finde ich super, dass solche Leute halt eine Karte einfach sehr einfach bekommen können. Also normalerweise ist der Fitstor ja eher ein, sage ich mal, rechtliches Absicherungskonstrukt und nicht so sehr das Repository quasi. Aber dazu, glaube ich, kann man im E-Government-Podcast eine Folge sich anhören und da erfährt man alles zum Fitstor. Also insofern, glaube ich, kann der Thorsten dann in die Shownotes den Link oder die Nummer einfügen, wenn das nicht auswendig weiß. Genau, wie immer, alles, was wir hier besprechen, außer die eine Ausnahme, die wir vorhin schon erwähnt haben, wird es natürlich ausführliche Links in den Shownotes geben. Hat es denn von euch jemand irgendwo Open Source liegen sehen? Also liegt das hier unter Open, wie hieß das? Opencode. Open. Ja, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube es dort gesehen zu haben. Okay, das müssen wir nochmal vielleicht rausfinden und in den Shownotes packen. Aber dann machen wir gleich weiter mit einer neuen Kategorie, die ich noch mit reingebracht habe. Und zwar Interessantes aus der E-Government-Podcast-Welt. Und zwar habe ich diese Kategorie einfach mal so eingeführt, weil es doch mehr E-Government-Podcasts gibt, als man sich so vorstellt. Und ich habe mir vorgenommen, hier immer mal wieder Empfehlungen zu geben oder Hinweise zu geben, welche Podcasts hier so existieren oder welche Podcast-Folgen sich mit der öffentlichen Verwaltung und Digitalisierung beschäftigen. Und beginnen möchte ich mit dem Podcast, der heißt Let's Start. Und zwar ist das ein privater Podcast von der Frau Dr. Dorit Bosch. Das ist eine Beamtin, also die ist tatsächlich Beamtin aus Leidenschaft, wie sie selber so sagt, ist eine passionierte Verwaltungstransformatorin und die lädt sich hier ziemlich interessante Gäste ein und spricht mit denen, wie man den Staat effizienter und digitaler und besser hinbekommt. Eine Empfehlung, die Links dazu natürlich in den Shownotes und Michael hat auch noch was mitgebracht. Der zweite Podcast, den wir heute empfehlen, gehört ja fast schon zu den Urgesteinen der Podcast in Deutschland. Und zwar ist das die Lage der Nation. Die haben sich in den letzten Jahren einen ziemlichen Namen gemacht, vor allen Dingen in der Einordnung der politischen Lage in Deutschland und haben in den letzten Monaten und Jahren sich immer mal wieder die Verwaltung vorgenommen, Aspekte vorgekramt und machen jetzt zwei Sondersendungen. Zum Zeitpunkt dieses Podcastes ist es so, dass die zweite Folge der Lage der Nation, die sich mit der Verwaltungsdigitalisierung befasst, noch gar nicht online ist. Wir können also nur die erste Folge tatsächlich besprechen und würden gerne darauf hinweisen. Die gucken da sich ein bisschen anekdotisch die Lage der Verwaltung in Deutschland an. Dieser Podcast hier, also deiner, Thorsten, wird ja auch, wie ich finde, sehr prominent gefeatured. Ist also eine schöne Anerkennung. Mir ist aufgefallen, dass sie natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen an der Oberfläche verbleiben, aber das ist so ein bisschen das Los derer, die das beruflich machen. Die kritisiert das vermutlich immer. Ganz toll ist es, dass so ein prominenter Podcast hier sich dieses Themas annimmt. Persönlich muss ich sagen, hätte ich mir gewünscht, dass die vielleicht die Zeichnung der Charaktere, die da zu Wort kommen, da ist zum Beispiel eine Verwaltungsangestellte in einem Landkreis, glaube ich, mit dabei, die bisschen an der Oberfläche nur gezeigt wird, fast schon karikiert. Das fand ich persönlich nicht ganz so toll. Insgesamt muss ich aber sagen, ist das ein sehr empfehlenswerter Podcast und die Folge kann ich auch nur zum Hören weiterempfehlen. Vielen Dank fürs Mitbringen, Michael. Und du darfst direkt gleich weitermachen, weil du hast uns auch nochmal eigenes Thema mitgebracht. Deswegen bist du ja auch heute bei uns Gast. Erzähl mal. Ich bin ganz dankbar, dass ich dieses Thema hier präsentieren darf, denn volle Transparenz herzustellen ist erstmal wichtig. Also ist ein Thema, das so ein bisschen das Unternehmen betrifft, für das ich arbeite. Wir haben nämlich in diesem Monat zusammen mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und den Kollegen von Visa und einem anderen Institut an der Universität Leipzig mit dem Akronym COVID, allerdings geschrieben mit K und W, also hier ist Verwechslungsgefahr, also Vorsicht, eine Studie herausgegeben zum Thema E-Payment in den Kommunen. Warum ist E-Payment überhaupt erstmal interessant und relevant? Zum einen, weil wir als E-Government-Kompetenzzentrum der Sparkassenfinanzgruppe da Marktführer sind in Deutschland. Das heißt, wir haben also auch ein unternehmerisches Interesse, wobei man natürlich immer sagen muss, dass die Sparkassen auch eine Gemeinwohlverpflichtung haben und die auch in der DNA unseres Unternehmens enthalten ist. Nichtsdestotrotz sind mehr als 60% aller Kontakte zwischen besonders kommunalen Verwaltungen und der Bevölkerung mittelbar oder unmittelbar mit Gebühren, Eintritts oder dergleichen assoziiert. Das ist dann alles von dem Klassiker, dem Parkausweis bis hin zu kommunalen Sportangeboten, Kultur, Bildung und dergleichen. Da fahren Eintritte an, da gibt's immer Eintritt, Gebühr etc. pp. Wir wissen inzwischen, dass das Payment eben dazu führt, dass bestimmte Prozesse digital nicht abgeschlossen werden können. Das heißt, wenn also kein digitales Payment vorhanden ist, also nicht in das Fachverfahren integriert ist, führt das dazu, dass dann der digitale Prozess irgendwo abbricht. Und deswegen ist E-Payment so eine Art Schlüsselkomponente für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors, zumindest für den Teil, mit dem Bürgerinnen und Bürger Berührung haben. Deswegen haben wir uns das mal angeguckt und haben die Universität hier beauftragt, mal zu gucken, wie der Stand da überhaupt ist. Befragt haben wir alle Kommunen in Deutschland mit mindestens 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, hatten eine exzellente Rücklaufquote von deutlich über 20%, was in diesem Feld sehr ungewöhnlich ist. Befragt wurden Kämmereien, das heißt also Kämmererinnen und Kämmerer, als auch deren Mitarbeitende. Und herausgekommen ist erstmal ganz interessant, dass viele Kommunen tatsächlich mindestens für einen Prozess E-Payment angebunden haben. Das ist dann meistens ein Prozess, ne, wo wir dann aber, also sind 81%, die das tatsächlich geschafft haben. Was allerdings ein Problem ist, ist die Implementierung in der Breite. Also wir sehen, dass die meisten Kommunen E-Payment wirklich nur für wenige Fachverfahren angebunden haben und da auch unterschiedliche Gründe für sehen. Wir sehen, dass die Kommunen, die da auch darauf antworten wollten, gesagt haben, wir haben hier ein großes Problem, vor allen Dingen mit den eigenen Kompetenzen. Wir wissen häufig nicht, wie wir hier mit diesem Thema umgehen sollen. Häufig werden aber auch die Anbieter, die kommunalen Rechenzentren hier als Schlüsselloch oder als Bottleneck begriffen, weil die häufig überlastet sind, selber viele Aufgaben haben und man da im Wesentlichen nicht so richtig vorankommt. Trotzdem wichtigster Aspekt oder wichtigster Bereich, in dem E-Payment eingesetzt wird in Deutschland, ist der Bereich, der alles um Familie und Kind umfasst, also beispielsweise die Beantragung von einer Geburtsurkunde, aber auch das mit dem Elterngeld und so weiter und so fort. Danach folgt gleich öffentliche Ordnung und Bauen und Wohnen. Danach haben wir aber auch mal gefragt, liebe Verwaltung, wo haltet ihr denn den Einsatz von E-Payment überhaupt für sinnvoll? Also in welchen Bereichen? Und da dreht sich das Ganze. Und die meisten Kommunen sagen, okay, da wo sinnvoll ist, das sind eigentlich die stark skalierenden Prozesse, also die, wo wir hohe Frequenzen haben. Und das ist eben alles, was in den Bereich öffentliche Ordnung fällt. Darunter fallen Bußgelder, aber auch so Dinge wie Gewerbeanmeldungen oder die Nutzung öffentlicher Räume. Das gilt jetzt vor allen Dingen für die lokale Wirtschaft. Aber auch Bauen und Wohnen ist da ganz, ganz vorn dabei. Wir haben auch mal versucht zu schauen, wie ist da eigentlich, also wie ist da so der Antipode, also wie teuer ist das eigentlich, wenn man E-Payment weglässt? Und haben die Kommunen gefragt, wie viel Arbeitsstunden respektive Vollzeitäquivalente sie eigentlich einsetzen, um Bargeld in der Kommune zu managen und Überweisungen. Und dabei kam raus, dass ein Großteil der Kommunen, besonders der größeren Kommunen, so ab 75.000 Einwohnerinnen und Einwohner plus, mindestens 170.000 Euro im Jahr einsetzt und ausgibt für das Management von Bargeld und Überweisungen. Und das ist gemessen an dem Tarifvertrag zwischen der Kommunen und des Bundes sind das etwa 2,5 Verwaltungsfachangestellte mit 5 Jahren Berufserfahrung. Also es ist eine ganz gravierende Größe. Und wir sehen, dass vor allen Dingen die Kommunen, die frühzeitig in die Digitalisierung investiert haben, hier auch den größten Hebel haben, also auch die geringsten Kosten haben für den Umgang mit Bargeld und Überweisungen und gleichzeitig hohe Umsätze erzielen mit E-Payment. Also es gibt eine kleine Gruppe, das sind etwa 9% der befragten Kommunen, die mehr als 3 Millionen Euro im Jahr umsetzen. Und das ist natürlich insofern interessant, als dass die vor allen Dingen dann auch die lokale Wirtschaft mit adressieren. Also wir sehen hier, die Studie zeigt es ganz eindeutig, dass E-Payment tatsächlich ein Hebel ist für die Digitalisierung, denn sie ist voraussetzungsreich. Also man kann E-Payment nur einsetzen, wenn man die dazugehörigen Fachverfahren hat und es sowohl ein Front- als auch ein Backend gibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass E-Payment und die vor allem die Daten, die sich aus der Verarbeitung von E-Payment-Transaktionen ergeben, auch genutzt werden könnten, natürlich datenschutzrechtlich konform genutzt werden können für die Analyse. Dadurch lassen sich zum Beispiel im Bereich öffentliche Schwimmbäder Stoßzeiten besser berechnen. Dadurch zu zeigen, wo und welche Zielgruppe erreiche ich mit welchem Fachverfahren eher. Das muss man auch sagen. Wir haben ja auch in Deutschland ein großes Problem damit, dass besonders ich benutze den Begriff nicht so gern, aber man sagt das so, untere Schichten, also untere Bildungs- und Einkommensschichten für E-Government eher nicht so zu erreichen sind. Das ist ja eine ganz interessante Erkenntnis und auch damit könnte man natürlich hier was ganz Interessantes tun, indem man sich anschaut, wie lassen sie diese Daten am Ende verwenden, um diese Zielgruppen stärker zu erreichen. Das ist am Ende also auch ein Demokratiethema. Ich will jetzt E-Payment auch nicht überbewerten, aber wir sehen, es ist ein ganz starker Hebel für die Digitalisierung der Kommunen. Das zeigt die Studie ziemlich eindeutig und ich bin persönlich, muss ich sagen, auch sehr dankbar, dass wir ein großes Medieninteresse hatten. Frankfurter Allgemeine Zeitung hat darüber berichtet, Frankfurter Rundschau, der Tagesspiegel, der Behördenspiegel, E-Government Computing, also da waren tatsächlich einige dabei. Also wir scheinen da so einen kleinen Nerv getroffen zu haben und ich bin ganz froh, dass das Thema inzwischen auch politisch immer mehr an Fahrt gewinnt. Ich muss das mal jetzt für mich auch nochmal erklärbar machen, weil wir sind ja im E-Government Podcast, da ist E-Payment gesetzt. Wir können ja nicht Bargeld über die Leitung schicken. Das heißt, ihr habt jetzt quasi in der Studie untersucht, inwiefern das E-Payment auch dabei helfen würde, den Publikumsverkehr vor Ort zu unterstützen? Habe ich das richtig verstanden? Wir haben erst mal geguckt, wie ist der Status quo. Wir sind ja, also wir als Unternehmen sind natürlich schon Top-Anbieter in dem Bereich und haben gewisse Daten zur Verfügung, aber auch nicht alle. Wir dürfen bestimmte Daten ja gar nicht haben. Also wir sehen zwar, welche Kommunen wie viele Transaktionen machen, die bei uns unter Vertrag sind. Wir wissen aber häufig nicht, wofür das passiert. Und deswegen müssen wir diesen Umweg über die Studie gehen. Was wir mit der Studie am Ende herausgefunden haben, ist, dass das Potenzial von E-Payment für die Kommunen gigantisch ist. Also man kann auf der einen Seite gerade im E-Government-Podcast natürlich sagen, wir brauchen E-Payment, das ist Teil der Digitalisierung, Ende. Ne? Was aber häufig fehlt, ist so ein bisschen so eine handfeste Perspektive darauf, wofür brauchen wir denn eigentlich E-Payment? Und wenn wir sagen, E-Payment ist ein Hebel für Digitalisierung, ja, warum ist das eigentlich ein Hebel? Und das ist eben ein Hebel dafür, also besonders in den Bereichen, in den Verwaltungen, wo es eine hohe Frequenz an Kontakten zwischen der Bevölkerung oder der Zielgruppe gibt. Was du natürlich damit am Ende erreichst, und das stimmt, Ingo, ist, dass wenn du Prozesse ganz generell, medienbruchfrei ist ja das Buzzword, das wir da häufig benutzen, medienbruchfrei zur Verfügung stellst, also inklusive E-Payment, reduzierst du natürlich die Frequenz vor Ort. Das ist ganz klar. Das ist die logische Konsequenz daraus. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass die Handhabung von Bargeld ist relativ teuer. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. In Berlin wird gerade getestet, dass man die öffentlichen Toiletten, die bisher halt eben Bargeld genommen haben, 50 Cent, ja. Ein Teil davon sind jetzt kostenlos. Der andere Teil nimmt aber auch kein Bargeld mehr, wobei ich das gestern noch machen konnte. Aber in Berlin macht das eine Firma, die nennt ihre Toiletten Stadtmöbel und jetzt muss ich also entweder mit Karte bezahlen oder ich kann kostenfrei rein. So, der Test ist sicherlich so einer, der sagt, okay, lassen sich die betreiben oder ja, was nicht kostet, ist nichts wert, ist ja immer häufig so das Argument. Aber wäre natürlich schön, wenn wir unsere Grundbedürfnisse vielleicht auch ohne Geld hier, egal, worauf ich hinaus wollte, war, ich nehme an, dahinter steckt eben ja auch die Überlegung, wenn wir gar kein Bargeld mehr annehmen, dann können wir uns auch mehr kostenlose Toiletten leisten. Wenn ich jetzt 50 Cent nehme, weiß nicht, wie oft auf die Toilette gegangen wird, aber was schätzt du, sind die Kosten für die Handhabung des Bargelds? Also damit wir es mal in den Bereich bringen, wo man es fassen kann. Also ich sag mal, 1000 Leute gehen auf die Toilette am Olympiastadion, das wären dann irgendwie so 500 €. Jetzt kommt einmal am Tag wahrscheinlich einer und leert das. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, also nochmal die Unterscheidung zwischen Kartenzahlung und E-Payment. Ne? E-Payment umfasst vor allen Dingen solche Zahlungen, die du eben digital nutzen kannst. Ne? Also klar fällt dann natürlich auch die Girokarte drunter, aber das ist natürlich auch die Mastercard, die Visa-Card, PayPal, Giropay und da gibt es ja noch diverse andere. Ne? Also das verstehen wir dann auch unter E-Payment. Deine Frage, was für Kostenfaktoren hat man eigentlich bei Bargeld? Du hast erstens, nehmen wir mal an, wir beginnen mal die Gedanken ab dem Prozess, wo du deine 50 Cent in diese Toilettenkasse wirfst. Ne? Dann hast du jemanden, der das abholen muss. Das macht er in der Regel nicht nur einmal am Tag. Stark frequentierte Toiletten müssen mehrfach abgeholt werden. Das heißt, du hast Personalkosten, ne? Die von der Person, die das abholt. Dann hast du eine Kasse. Ne? Diese Kasse muss verwaltet werden. Das ist also in der Regel, Bargeld wird in der Regel händisch verwaltet. Das bedeutet also, irgendjemand tippt mit der Hand oder schreibt mit der Hand irgendetwas auf. Dann gibt es je nach Kommune und je nach Kundenstatus zu der kommunalen Bank Kosten für das Einzahlen von Bargeld. Ne? Das ist der Punkt. Und dann hast du natürlich noch die ganzen Verwaltungskosten. Also irgendwo muss es ja den Link geben zwischen der analogen Dokumentation des Eingangs des Geldes und dann dem HKR-System, dass er da irgendwie von diesen Kosten wissen muss. Was jetzt genau der Anteil ist von diesen 50 Cent, weiß ich nicht. Ich würde schätzungsweise würde ich sagen, ist ja bestimmt 15%, ne? Hängt davon ab, also je größer sozusagen die Summe ist, ne, die da eingenommen wird, umso geringer ist dann der Anteil für das Management von Bargeld und Überweisung. Aber da die meisten im E-Commerce würde man sagen, Warenkörbe bei unter 40 € liegen, sind das also relevante Größen. Ne? Und da lässt sich sehr, sehr, sehr viel Geld einsparen. Wenn ihr jetzt schätzt, 15% Kosten fürs Bargeld bezahlen, dann wäre E-Payment ungefähr wo? Günstiger. Es kommt ein bisschen darauf an, wo du es ansetzt. Also je größer der Betrag ist, ne, umso günstiger ist es. Mal als Beispiel, es gibt in der Regel so eine Payment Service Provider Fee, die ist bei uns 9 Cent pro Transaktion. Und dann hast du für jede Bezahlart nochmal, also wenn du jetzt, also PayPal zum Beispiel hebt eigene Gebühren, die Kreditkarten erheben eigene Gebühren, das sind dann häufig prozentuale Anteile. Das hängt also davon ab, welche Bezahlart du konkret einsetzt. Ne, aber wir gehen davon aus, dass die Kosten am Ende bei deutlich unter 5% liegen. Okay, danke. Wenn ich da auch nochmal so einen Punkt aufmachen darf. Ich stelle immer wieder fest, dass das Thema Micropayment in Deutschland immer noch ein Riesenproblem ist. Wenn man sich hier so ein bisschen umschaut, in anderen Ländern ringsrum, da kann ich auf den Markt gehen, mir dort eine Kleinigkeit kaufen oder einen Döner kaufen oder sonstig und das bezeichnet meine Kreditkarte oder was ich für mich jetzt neu entdeckt habe, ich habe das so ein Bezahlring, mit dem ich bezahle. Das geht hervorragend. Ich habe das jetzt hier in Berlin das eine Mal und andere Mal an der Kasse ausprobiert. Läuft super. Aber warum ist das Thema Micropayment in Deutschland so unterrepräsentiert? Warum nutzt das keiner? Ich glaube, die Bevölkerung möchte es eigentlich nutzen. Das ist mein Gefühl. Es gibt ja diverse, was ist mein Gefühl? Eigentlich sehen wir es ja an den Studien, die es dazu gibt. Eine, die ich anbringen kann, ist der E-Government-Monitor der Initiative D21, die ja ganz bewusst die Nutzung von E-Government in der Bevölkerung erfragen. Und da sehen wir ganz klar, dass insbesondere der Bevölkerungsanteil der unter 50-Jährigen, die wollen das ja nutzen. Die wollen auch gerade in der Verwaltung Prozesse abschließen machen, die wollen das von zu Hause machen, weil das eben von überall der Standard ist. Also in jedem anderen Bereich, im E-Commerce und der Unterhaltungsbranche, überall ist das der Standard. Ich denke, die meisten Menschen wollen das nutzen. Sicherlich ist es so, dass gerade der Bevölkerungsteil über 50 noch so eine gewisse Bargeldaffinität hat. Also Bargeld ist ein bisschen Folklore in Deutschland. Das muss man so sehen. Also man hat irgendwie Bargeld irgendwie da, es ist stark symbolisch aufgeladen. Da sind andere Länder weiter. Also wenn dann, keine Ahnung, wenn ich in Dänemark bin und da, weiß ich nicht, 1,20 € zahle für eine Kugel Eis und die da problemlos zahlen kann mit meiner Karte oder mit Apple Pay oder mit Google Pay oder was auch immer, dann sagt das auch ein bisschen was über so eine Kultur aus. Mein Gefühl ist, dass gerade im E-Government das Problem auch nicht die Verwaltungen sind, zumindest nicht die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele von denen haben diese Einsicht, ne? Sondern es ist, glaube ich, noch nicht genug Druck drauf. Wir haben ja über das OZG schon gesprochen. Es ist im Augenblick bundesweit zu wenig Druck auf dem Thema Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Wir haben zwar viel Berichterstattung und es gibt öffentlichen Druck dahingehend, dass wir es tun müssen, aber der ist sehr unspezifisch. Also wir wissen zwar, wir haben die OZG-Leistungen, aber eigentlich, wir haben das ja schon festgestellt, wissen wir noch nicht so richtig, was passiert jetzt mit dem OZG. Wir haben jetzt die Boosterleistung, haben wir sie nicht. OZG jetzt umgesetzt 2025, 2024. Häufig sind die Kommunen einfach ein bisschen alleingelassen. Nach meinem Gefühl, der Bund setzt jetzt auch mehr auf die Eigenverantwortung. Das betont ja auch der Bundes-CEO Markus Richter, indem er sagt, die Kommunen müssen stärker miteinander kooperieren, stärker voneinander lernen. Das setzt aber Eigenverantwortung voraus. Und das sieht man eben an so einem Thema E-Payment. Also es ist am Ende sehr viel Unsicherheit im Markt, besonders auch in den Verwaltungen, die von sich selber sagen, und das ist auch ein Ergebnis unserer Studie, dass denen häufig auch noch die Kompetenzen fehlen, selber zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich so ein richtig guter Anbieter für eine Digitalisierungsleistung, zum Beispiel E-Payment. Das ist für uns im Übrigen auch eine Erkenntnis, dass wir mit unseren Produkten, aber auch mit unserer Idee von öffentlicher Digitalisierung viel, viel besser in die Kommunikation reingehen müssen und auch viel rudimentärer. Also nicht in dem Sinne, dass wir glauben, die Verwaltungsmenschen in der Verwaltung verstehen das nicht, sondern ich glaube, wir müssen ganz grundsätzlich stärker die Logiken in den Verwaltungen adressieren, und da waren wir in der Vergangenheit vielleicht nicht gut genug. Vielen Dank für das Thema, das du uns mitgebracht hast. Mega interessant. Wir haben ja auch schon öfter gesprochen und ich habe ja mit deinem Chef einen Podcast dazu gemacht zum Thema. Stimmt, ja. Und ich möchte direkt überleiten zu einem anderen Basiselement für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, und das habe ich heute mitgebracht, und zwar das Thema digitale Identitäten. Und das möchte ich ganz einfach mal mit euch so kurz diskutieren, weil nachdem dieser Video-Ident-Hack hier bekannt gegeben wurde, habe ich mir das Ganze mal ein bisschen nochmal angeschaut und überlegt, das ist ja irre, das ist ja der Wahnsinn, wie viele elektronische Identitäten hier in Deutschland inzwischen vorhanden sind, beziehungsweise im Entstehen sind. Also wir haben die EID. Die EID wird erweitert mit der Smart EID. Kurzer Disclaimer, ich bin ein großer EID-Fan und Smart EID-Fan. Ich finde, eigentlich reicht das aus. Aber dann gibt es inzwischen verschiedenste Wallet-Projekte. Das sind alles Forschungsprojekte. Da gibt es, glaube ich, inzwischen 4, die vom Bund finanziert werden und unterstützt, die hier entstehen, wo zum Beispiel dann so was wie eine Ehrenamtskarte mit reinkommen könnte. Und wo auch ein Führerschein reinkommen könnte, das sind ja alles eine Art Identitäten oder Identifizierungsmöglichkeiten. Und dann gibt es natürlich noch diese unsäglich vielen privatwirtschaftlichen Wallets und IDs. Verimi, IDnow und was weiß ich, was alles so da draußen kreucht und fleucht. Da gibt es ja jede Menge, auch die Sparkassen haben sowas mal aufgebaut. Das stimmt, ja, das gibt es. Ich stelle mir die Frage, bei diesem inzwischen großen Zoo, den eigentlich niemand kennt, außer derjenigen, die in der Branche tätig sind, wer soll denn das benutzen? Und wer will vor allen Dingen so einen Zoo benutzen? Ich glaube, du hast eines auch noch vergessen, nämlich die Anbieter, die Handy-Provider und die Handy-Anbieter, die in den Markt auch ganz massiv einsteigen, und insbesondere also Apple und Google sind natürlich massiv unterwegs. Man spricht auch natürlich hier immer von der Frage, ob man jetzt wirklich den Handy-Anbietern Identitäten überlassen will oder ob das nicht auch eine staatliche Aufgabe ist. Aber es ist schlicht und einfach ein ordentliches Geschäft, und wer diese Identitäten hat, hat ganz viele Informationen über die Menschen und sitzt an einer Schlüsselrolle, und deshalb, glaube ich, gibt es auch ganz viele Projekte an dieser Stelle, weil einfach da ganz viele ordentliches Geschäft wittern, und man sieht ja das, die Ideen der Wallets mit den Flugkarten, mit Bahntickets, mit Bahncard, mit dem ganzen Zeug, was man alles in die Wallets jetzt übernehmen können soll, und da sind ja Apple und Google insbesondere natürlich ganz massiv massiv dabei. Samsung mischt auch ein bisschen mit. Ich glaube, dass das einfach wegen der großen Kohle, die da zu verdienen ist, ein Thema ist. Und dann irritiert es mich natürlich besonders, dass die öffentliche Verwaltung es nicht schafft, auch auf ein Pferd zu setzen und das zu kräftig zu machen, sondern sich hier wieder verzettelt. Und das ist, glaube ich, der Kritikpunkt von dir auch. Ja, ich würde da schon sagen, man hat ja eigentlich auf einen, eigentlich dachte man, vergleichsweise starkes Zugpferd gesetzt. Das ist ja die, sind ja die Online-Funktionen des Ausweises, die, ich weiß nicht, wie alt sie jetzt inzwischen sind, die aber eine Marktpenetration haben von deutlich unter 10%, was ja ein katastrophales Ergebnis ist, nicht wahr? Und am Ende, glaube ich, hat man ganz generell unterschätzt, wie schnell dieses Thema auch die westlichen Gesellschaften überrollen wird. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass in den USA, wo es ja so ein zentrales ID-Thema nicht gibt, da gibt es eben den Führerschein, ne? Und ich weiß noch genau, also ich habe eine Zeit lang mal im E-Commerce gearbeitet und da hat es für sehr großes Aufsehen gesorgt, dass Amazon angefangen hat, Supermärkte aufzubauen, die keine Kassen mehr haben. Also man ging rein, nimmt sich das, was man will, in seinen Korb und geht wieder raus. Also ganz analog und irgendwie auch total cool digital und so. Dafür ist es natürlich unbedingt notwendig, gerade in den USA, die ja stärkere Restriktionen haben, was Alkohol beispielsweise angeht, die Leute zu identifizieren. Da hat Amazon relativ früh schon eine recht starke Infrastruktur aufbauen können. Also ein ganz interessantes Testfeld. Der Markt in den Staaten ist ja auch deutlich größer als der zum Beispiel in Deutschland und drängt jetzt mit all den anderen Anbietern natürlich hier auf den Markt. Man hat in Deutschland, glaube ich, die ganze Zeit gedacht, dass die am Ende so eine Art heilige Kuh ist, der Ausweis, die man nicht schlachten kann. Und jetzt stellt man fest, die wird auch nicht geschlachtet, die wird nur immer magerer und magerer und magerer. Und Menschen sind offenbar bereit, und das gilt auch für mich, sich bei diversen Online-Diensten inzwischen über ihre Apple-ID anzumelden. Und da ist sehr, sehr viel, glaube ich, Zeit verschlafen worden. Es gibt ja noch diese Idee im Augenblick von eIDAS 2 in Europa, also die Idee davon, dass es sowas gibt wie eine staatliche ID, eine staatliche Wallet, ne, in die man Informationen hineintun kann und die dann zum Beispiel auch adressiert wird, wenn man sich bei Facebook oder sonst wo anmelden möchte, so dass dann User selber entscheiden, welche Informationen gebe ich jetzt wem. Das ist aber, so wichtig ich das finde, ehrlich gesagt, so ein bisschen Zukunftsmusik. Und persönlich, also auch wenn ich das nicht gut finde, ich denke, dass Identifikation, gerade öffentliche Identifikation, in der staatlichen Hoheit bleiben sollte. Ich denke, dass wir hier sehr, sehr viel Zeit verschlafen haben und wir am Ende möglicherweise was erleben werden, was so in die Richtung Ausdifferenzierung des Identifikationsmarktes oder Ausbildung eines Identifikationsmarktes gehen wird. Insofern würde ich vermuten, dass das ein Thema ist, das uns sehr, sehr lange noch begleiten wird, vor allem auch kritisch begleiten wird. Denn die Stimmen, die jetzt sehr, sehr laut danach schreien, dass der Staat es auch verschlafen hat, auch ich, waren in der Vergangenheit möglicherweise einfach zu leise und haben den Verantwortlichen zu wenig Druck gemacht. Also du sprichst ja das EU-DI-Wallet-Projekt an, was meiner Ansicht nach ja schon dazu geeignet ist, um all diese Projekte, die jetzt hier auch genannt worden sind, dann, ich sag mal, in eine Wallet zusammenzufassen. Wenn es dann EU-weit sozusagen, ich sag mal, diese Standards gibt und dann jedes Mitgliedsland eine Software rausgegeben hat, dann wird es da daneben wahrscheinlich kaum was anderes geben können, wenn sie es dann richtig machen. Was ich immer wieder höre, sind die Kritiken, dass gerade bei der Self-Sovereign Identity-Frage heute mit Technik argumentiert wird, deren Bedeutung wir vermutlich noch nicht so ganz durchdacht haben. Also da wird ja häufig kritisiert, dass wir digitale Daten schaffen, von denen es eben endlose Kopien geben kann und die dann als verifizierte Daten eben zu ganz anderen Missbrauchsszenarien führen könnten, ja. Ich will jetzt nicht hier der große Pessimist sein, aber finde das wirklich wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja, dass man schaut, dass man vielleicht die ersten Schritte auch mit einer solchen Wallet in Bereiche macht, wo man sagt, der Schaden ist begrenzbar. Ja. Jetzt sehe ich aber auch, dass auf EU-Ebene wieder mit Blockchain zum Beispiel gearbeitet wird. Oder ich sag mal, da sind zwei große Strömungen am Werk. Ja. Die einen sagen, lass das bitte sein, das ist nicht das, wo wir hinwollen. Die Blockchain, die dort, ja, ich sag mal, heute präferiert wird, ist ja keine Proof of Work, sondern Proof of Stake. Das heißt also, mittlerweile fragen sich Experten, warum nehmen wir nicht einfach Datenbanken? Das reicht auch. Und das andere wäre eben mit den zum Beispiel ICAO-Zertifikaten halt viel zu machen, wie wir es auch, glaube ich, mit der Corona-Warn-App ja dann auch hatten. Das Zweite, wo wir jetzt wieder einen Querverweis haben, ne, auch die Viremi hat ja jetzt gerade halt irgendwie das Problem, dass nicht nur ihr Datenschutzvorfall schlecht gehandhabt worden ist, sondern dass dann auch gleichzeitig die News kam, man könne den Führerschein dort einfach mal manipuliert reingeben und dann damit sich ausweisen. Was hat derjenige gemacht? Der hat im Grunde ein großes Bild von dem Führerschein einfach digital bearbeitet, nochmal ausgedruckt und dann dort eingescannt und das ist durchgegangen, obwohl es eben ganz viele Fehler hatte. Hier ist ja die große Kritik da, dass man hier auch mit Technologien wie künstliche Intelligenz argumentiert, die offensichtlich noch nicht in der Lage sind, das wirklich halt irgendwie so abzusichern, dass wir darauf vertrauen können. Das heißt, wer soll das nutzen? Ja, Thorsten, du hast die Frage gestellt. Ich würde mal behaupten, Leute, die erstmal noch gar nicht so sehr viel drüber wissen, denn ich habe so das Gefühl, sobald man sich näher damit beschäftigt und all die Diskussionen hat, hat man nicht den Eindruck, dass man hier eine marktreife Technologie vor sich hat. Aber ist die Big Five wie Apple und Google und wer auch immer, die haben ja marktreife Technologie. Müssen wir befürchten, dass quasi das unsere IDs werden und der Staat irgendwann klein beigeben muss und sagt, ja, dann akzeptiere ich die Apple-ID oder die Google-ID? Das ist zu befürchten. Zumindest arbeiten die Kollegen ja ganz stark daran, das muss man sagen. Also die Frage ist, entsteht da gerade ein Vakuum, ne? Und was passiert? Also entsteht ein Vakuum zwischen Bedarf und Angebot, ne? Und Ingo meinte ja auch gerade, wenn wir so eine staatliche Wallet, EID-Wallet haben, dann gäbe es daneben keinen Platz mehr quasi für private Anbieter, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und das sehe ich auch so, dass das so wäre, wenn man eine starke Idee, ein starkes Produkt oder ein starkes Tool die hätte, das gibt es aber nicht, zumindest nicht so richtig. Und der Markt bzw. die Welt dreht sich weiter und immer mehr Identitäten oder Identitätsinformationen werden in die Clouds der großen Five verlagert und man darf auch nicht den asiatischen Markt vergessen. So Anbieter wie Tencent zum Beispiel, die sind da völlig anders drauf. Also da gibt es keinen digitalen Zwilling mehr. Da ist die Person digital. Also da muss man ein völlig anderes Bild sozusagen suchen. Und das Vakuum, das hier droht, ist, dass die Anbieter, wie wir es so ein bisschen bei anderen Feldern der Digitalisierung haben, dass private Anbieter das Feld sozusagen abräumen, ne? Immer mehr Institutionen, vielleicht auch teilstaatliche Institutionen, ich denke an den Jugendschutz zum Beispiel oder andere Dinge, anfangen E-Wallets von privaten Anbietern zu akzeptieren und dann wird der Druck auf die öffentlichen Verwaltungen sehr, sehr, sehr groß. Und irgendwann sind wir in der Diskussion, ob die Verwaltungen schlichtweg nicht modern genug sind, ne, versus die Öffentlichkeit setzt auf unsichere Technologie, wenn das denn so ist. Also ich persönlich denke, dass wir hier ehrlich gesagt einen großen Marktdruck jetzt schon haben, der sich auch noch verstärken wird und wir vielleicht, das ist ein bisschen ein dunkles Szenario, aber vielleicht schon zu spät dran sind für eine nationale oder europaweite Lösung. Okay, Ingo noch einmal und dann würde ich gerne das Thema beschließen. Ja, ich muss aber noch mal einhaken, weil das geht ja in die Richtung, müssen wir uns irgendwie dem ergeben, ne? Wir haben es ja schon im Bereich der digitalen Souveränität diskutiert. Wenn der deutsche Staat eine solche ID ausgeben will, dann muss er Software und Hardware denken. Und das haben wir mit dem Ausweis. Wir könnten jetzt natürlich alle sagen, lasst uns dieses System zum Fliegen bringen. Ja, du hast ja selber gesagt, du bist eigentlich ein totaler Anhänger davon. Wir könnten auch den elektronischen Personalausweis als Gesetz sehen und einfach mal endlich anfangen, die Probleme zu lösen, die Bürger daran hindern, ihn zu benutzen. Da hat Deutschland sowohl die Hardware als auch die Software geliefert. Das ist das einzig wirklich digital souveräne Stück Ausweissoftware, Ausweisstück, das wir haben. Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir es noch komfortabler werden lassen wollen für Bürger, dann müssen wir meiner Ansicht nach einfach akzeptieren, dass die Bürger Geräte in der Hand halten, die der deutsche Staat nicht unter der Kontrolle hat, die der deutsche Staat nicht ausgegeben hat. Diese Geräte müssen nicht per se unsicher sein, aber dieses Smart-ID-Projekt hat es gezeigt. Es musste also ein Hersteller mit einem Modell mit Geld dazu bewegt werden, seine Hardware zu öffnen, damit das funktioniert. Wollen wir jetzt wirklich jedem Geld anbieten, damit er seine Hardware eröffnet? Ich glaube nicht. Weil im E-Payment-Bereich haben wir es gesehen, wenn es ein Nutzungspotenzial gibt, dann öffnen sich auch diese Hardware-Plattform. Und es ist eben nicht so, dass wenn ich jetzt mit mit Passkeys irgendwo mich ausweise gegenüber Plattform, dass ich dann unbedingt die Apple-ID benutze, sondern ich benutze einen Schlüssel, der auf meinem Handy gespeichert ist. Und das ist tatsächlich ein Bereich, den wir noch bisher völlig außen vor lassen. Wir haben tatsächlich gute Lösungen, die wir eigentlich im E-Payment-Bereich schon längst benutzen, nur dass wir es da als Bild einer Kreditkarte darstellen, wo wir sozusagen diese Technik dazu benutzen könnten. Und ich glaube auch, dass wir in der Diskussion, da wo wir, sagen wir mal, keine großen Risiken haben, das viel mehr benutzen könnten. Und ansonsten sollte das die EID sein. Meine Meinung. Ja, vielen Dank euch. Und ich möchte gleich gern an den Peter weitergeben, weil der hat direkt ein Anschlussthema zum Thema EID. Ja. Also zum einen glaube ich, dass wir nicht das letzte Mal über das Thema gesprochen haben. Ich möchte nur mal kurz verweisen, vorher war ja auf dieses Webinar oder diese Veranstaltung verwiesen, wo man ganz viele Informationen genau zu dem Thema auch bekommen kann. Und jetzt habe ich nochmal was zur EID, zum Online-Ausweis. Nämlich eine der großen Hürden war ja immer, dass die Leute entweder ihre PIN vergessen haben oder ihren Brief mit der Transport-PIN nicht mehr gefunden haben oder vielleicht sogar einfach die Online-Funktion nicht freischalten haben lassen. Und wenn man in einer solchen Situation ist, gibt es jetzt eine eigene Website, die www.pin-rücksetzbrief-bestellen.de, und über diese Rücksetzmöglichkeit ist es auch so, dass man jetzt den PIN-Brief quasi nochmal neu anfordern kann. Das Ganze funktioniert in der Ausweis-App. Man ruft also in der Ausweis-App, legt den Ausweis auf, ruft dann diese Funktion auf, lässt sich dann den PIN-Brief nochmal schicken. Und dann bekommt man allerdings auch wieder nur mit einer Identitätsfeststellung, also ein Postident-Verfahren, entweder durch den Briefträger oder am Schalter, bekommt man dann diesen PIN-Brief ausgehändigt und mit dem kann man dann aber wieder den Ausweis aktivieren, was vorher nicht möglich war. Und die Funktion ist überhaupt nicht beworben worden und trotzdem haben die 120.000 Menschen gefunden in den ersten 6 Monaten und haben die genutzt. Also das ist eigentlich für das, dass es nicht beworben ist, ein riesen Erfolgsmodell geworden und man hat halt an dieser großen Schwachstelle quasi auch wirklich gearbeitet. Ja, ich glaube, dass mit dem nicht beworben, das zieht sich durch beim Personalausweis. Also ich habe jetzt erst neulich wieder ein Gespräch geführt, da waren wohl auch 6 oder 7 Millionen eingeplant für Marketingmaßnahmen, die aber dann gestrichen wurden einfach. Und man hat einfach kein Marketing gemacht für den Personalausweis, als er damals neu war. Also ich erzähle es immer wieder, wir haben Postleitzahlen von 4 auf 5 erhöht und haben dann Spielshows, Quizshows, Maskottchen und was weiß ich was. Rolf, genau. Sowas Zentrales wie ein Personalausweis, nix. 5 ist Trümpf, kann ich immer noch. Das kann ich jetzt auch ein bisschen aus der privaten Kiste erzählen, dass in der Stadt, in der ich lebe, ich sage jetzt nicht, welche es ist, damit ich hier niemandem zu nahe trete, aber immer wieder Anekdoten gibt, und die höre ich auch von anderen, dass halt selbst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Bürgerämter gar nicht wissen, was man mit dieser, mit den Online-Funktionen machen kann. Ich habe meinen Personalausweis vor, ich glaube, es sind jetzt 2,5 Jahre, sind es jetzt her, dass ich ihn habe erneuern lassen. Beziehungsweise habe 9 bekommen und die Kollegin dort fragte mich, ob ich diese Funktion aktivieren möchte. Und ich sagte ihr, damals war ich noch nicht so aware of e-Government, ne? Was kann man denn damit machen? Und da sagte sie, sie wisse es selbst auch nicht, soll es lieber lassen. Und wenn ich diese Anekdote erzähle, in Runden, auch im politischen Berlin oder sonst wo, es gibt immer eine Person in der Runde, die sagt, ja, ist mir genauso passiert. Also es scheint mir nicht nur ein Problem des Marketings in die Bevölkerung hinein zu sein, sondern auch, was auch offensichtlich, zumindest kann man das anekdotisch belegen, fehlt, ist eine Informationskampagne für die ausführenden Verwaltungsangestellten. Vielleicht mag ich da jetzt auch ganz gebiased sein, aber anekdotisch kann ich das durchaus bestätigen. Und also da braucht es, glaube ich, nicht nur Marketing in die Bevölkerung, es braucht auch mehr Informationen für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Peter, magst du wieder übernehmen? Ich hoffe nicht, dass ich jetzt das Image bekomme, dass ich so ein Elster-Freund bin oder so, wie das scheinbar beim letzten Mal irgendwie entstanden ist. Ganz und gar nicht. Was ich jetzt hier berichten wollte, ist bloß ganz kurz, dass die Grundsteuererklärung, die wir ja letztes Mal auch als Negativbeispiel der Elster-Nutzung und der Skalierung des ganzen Elster-Systems angesprochen haben, dass es da jetzt eine Neuerung gibt, nämlich dass in 11 Bundesländern ein Verfahren eingesetzt wird, das vom Bundesfinanzministerium erarbeitet wurde und das zumindest von Anwenderinnen und Anwendern sehr gelobt wird. Die 11 Bundesländer, ich zähle schnell auf, Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen, die nutzen dieses Verfahren und das wurde interessanterweise von Digital Service erarbeitet. Also das ist die Digitalisierungseinheit des Bundes, die sich hier zur Aufgabe gemacht hat, agile Softwareentwicklung für die öffentliche Verwaltung zu betreiben und nutzerzentriertes Arbeiten in den Vordergrund zu stellen. Und die haben also diese Lösung da entwickelt. Und die News ist jetzt, also die Lösung ist schon seit ein paar Tagen im Einsatz. Die Lösung war aber bisher nur über eine Anmeldung, über eine E-Mail-Bestätigung und dann über die Zusendung eines einzelnen Codes quasi, den man dann für die Freischaltung brauchte, erforderlich. Und das Ganze ist jetzt insofern anders gelöst, dass man auch Elster hier an dieser Stelle verwenden kann. Und das scheint eine sehr, sehr schöne Lösung geworden zu sein und bestätigt also diese Idee, die da aus diesem ursprünglichen Startup for Germany entstanden ist und jetzt also dann über Tech for Germany eben jetzt zu diesem Digital Service sich entwickelt hat. Und das Ganze geht aber nur für Privatpersonen und da gibt es am Anfang, wenn man also in die Lösung einsteigt, gibt es erst einmal einen Vorabfragebogen. Wenn man den Vorabfragebogen ausgefüllt hat, dann weiß man, ob man zu dem Personenkreis gehört und dann kann man die Identität da hier auch beantragen. Ja. Also nicht eine eigene Identität, sondern nur die Freischaltung für diesen Dienst quasi und oder eben, wie gesagt, über Elster und dann kann man das Ganze nutzen und dann soll es vielleicht ein bisschen besser gehen, als so wie wir es letzte Mal berichtet haben. Genau, also ich habe neulich mit Steuerbeamten drüber gesprochen, wie sie diese Funktion so finden und die haben so ein bisschen nicht so ein positives Bild gezeichnet wie du gerade eben. Die haben gesagt, das ist eine der einfachsten Funktionen, die man überhaupt im Steuerrecht aktuell haben in Deutschland. Da muss man bloß ein paar Angaben machen und fertig. Dass es jetzt so gehypt ist, das verstehen einige in dem Fall überhaupt nicht. Obwohl, wir machen kleine Schritte. Vorsicht, ich habe die 11 Bundesländer aufgezählt und Bayern war nicht dabei. Das heißt, du hast dieses Verfahren nicht genutzt, das hier agil entwickelt wurde, sondern. Nee, ich habe das nicht genutzt. Ich habe aber mit Mitarbeiterin von der Steuerverwaltung gesprochen. Und die sehen das nicht ganz so rosig. Okay. Eine Sache verstehe ich nicht. Diese Digitalservice, was ist denn das eigentlich? Eine GmbH? Was auch immer, ne? Die hat das erstellt im Auftrag des Bundes, ja? Ja. Und der Bund betreibt das aber nicht selbst, sondern er hat das eigentlich für alle Länder erstellt und jetzt können die Länder ihren Daumen heben oder senken, ob sie das überhaupt einsetzen wollen? Ich bin verwirrt. Warum erstellen die vom Bund für die Länder sowas, was die dann vielleicht nicht nehmen? Naja, 11 Länder haben es ja genommen, 5 haben es nicht übernommen. Das spricht ja schon mal dafür, dass man, also vielleicht sieht man die positive Seite. Also hier hat der Bund eine Lösung für die Länder zur Verfügung gestellt und 11 davon haben es übernommen. Ich frage mich eher, warum es die anderen 5 nicht übernommen haben. Also das ist für mich eher die Frage. Ja, vielleicht haben sie es selber gemacht. Es geht jetzt hier gerade aus deiner News, glaube ich, nicht hervor, ne? Ob bestehende. Die anderen 5 Bundesländer haben eigene Lösungen am Start. Jetzt ist es so, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht immer gleich. Also da hat es ja diese Möglichkeit gegeben zu bestimmten Abweichungen. Deshalb werden auch andere Daten natürlich abgefragt in den unterschiedlichen Bundesländern und vielleicht war einfach die Funktionalität für diese Bundesländer nicht ausreichend, aber ich gehe davon aus, dass eigentlich aus meiner Sicht das nicht ein technisches Problem ist, sondern das ist eher so ein Problem wieder, will man ein eigenes Süppchen kochen oder will man mit den anderen zusammenarbeiten und wie gesagt, also für mich ist das Positive an der Nachricht das, dass 11 Bundesländer diese durch diese Digital Service, was, wo man ja versucht, auch agiles Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung eben auszuprobieren. Da sind Leute aus der Privatwirtschaft zum Beispiel über ein paar Monate dann immer wieder in diesem Team dabei und arbeiten dann mit denen zusammen. Es gibt auch ein interessantes Interview, das wir auch verlinken können, mit einer Produktmanagerin, die hier an solchen Themen arbeitet, wie die dort in dieser Agentur auch arbeiten. Und das Tolle, finde ich, ist das, dass es übernommen worden ist von 11 Bundesländern. Und das Traurige ist, dass es 5 offensichtlich nicht gemacht haben. Ja, das ist ja typisch für die OZG-Umsetzung. Ja, wobei, lasst uns fair sein. Also wir hatten ja noch dieses andere Beispiel mit dem Aufenthaltstitel. Ne? Ich weiß, Thorsten, dass dein Arbeitgeber daran beteiligt ist, halt, das ist ein bisschen bitter. Aber was ich zu lesen bekommen habe, ist, dass sie also mit der Lösung später da waren, als zum Beispiel offensichtlich Berlin, die sich schon eine Lösung geschafft haben. Irgendwie kann ich es persönlich nachvollziehen, wenn jemand sozusagen viel Arbeit in seine Lösung gesteckt hat und dann gesagt wird, bitte ersetzt die mit etwas anderem. Die zweite Kritik, die da irgendwie geäußert worden war, war, dass sie kein Gehör gefunden haben für ihre Vorstellung, die sie als Stadtstaat offensichtlich irgendwie ganz wichtig, ja. Ich finde das auch schwierig, halt irgendwie so einen Konsens zu finden, aber das eigentliche Problem ist doch eigentlich nicht damit immer gelöst, dass es eine zentrale Software gibt, oder? Plädiert ihr dafür, dass wirklich immer nur einmal diese Software erstellt wird und nicht jedes Land? Also wenn das eine Länderaufgabe ist, habe ich mich jetzt gerade gewundert, dass der Bund das erstellt hat, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Noch zwiegespalten. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Ressourcenfrage, denke ich schon. Ne? Also wenn du halt eine Lösung 16 Mal entwickelst, kostet das halt 16 Mal so viel. Es ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Auf der anderen Seite ist das ja ein Problem, das wir mit dem OZG ja häufig haben oder ganz generell mit der Digitalisierung des öffentlichen Sektors in Deutschland, dass es auf der einen Seite gut ist, dass jeder und jeder seine eigene Lösung machen kann. Die ist dann kompetitiv gegen andere und dann im besten Fall wird die Lösung genommen, die sich durchsetzt. Aber so ist es ja häufig nicht, sondern die Tatsache, dass wir sehr viele, sehr unterschiedliche Lösungen haben, verursacht in Deutschland nach meinem Dafürhalten so viel mehr Kosten, die wir woanders sehr viel besser gebrauchen könnten, um es mal ein bisschen populistisch zu sagen. Also ich würde sagen, ja, es wäre schon besser, wenn wir eine Möglichkeit finden, Lösungen zentral zu entwickeln, dass wir sie dann dezentral ausrollen, geschenkt. Aber ganz grundsätzlich ist das vielleicht so eine philosophische Frage. Ne? Also welche Verwaltungs-Digitalisierungsphilosophie verfolgt man? Und ich würde sagen, zentrale Lösungen entwickeln, dezentral einsetzen, macht schon Sinn. Versuch mal so ein bisschen einzulenken. Warum ist das Ding nicht Open Source? Wäre das nicht ein Kompromissweg zu sagen, okay, dann erstellen wir das einmal als Grundfunktion, stellen das Open Source und es wird so kommen, dass jemand das anpasst? Du rennst bei mir offene Türen ein. Das ist das, was ich immer wieder sage. Wenn wir von staatlicher Seite solche Dinge entwickeln, dann muss das eigentlich Open Source sein. Und dann kann doch auch jede Behörde, die das einsetzen möchte, entscheiden, mache ich es selber, entwickle ich es selber weiter oder gebe ich es einem Dienstleister, lasse es den betreiben oder gehe ich in irgendeine zentrale Instanz, die zweifelsohne ja auch irgendwo geben wird. Ich würde gerne an der Stelle nochmal auf die Digitalstrategie des Bundes, die wir als Entwurf schon vorliegen haben, nochmal zurückgreifen. Für alle die das Dokument haben, und es ist wirklich sehr leicht, es sich zu besorgen, in Kapitel 4.3, wo es heißt, es gibt einen lernenden und digitalen Staat, hat zumindest die Bundesregierung bekräftigt, dass man stärker auf Open Source setzen möchte, vor allen Dingen mit Blick auf die Resilienz. Die digitale Resilienz der Verwaltungen. Möglicherweise ist das ja ein Hinweis darauf, dass wir langfristig vielleicht deutlich mehr Open-Source-Lösungen sehen, als wir es bisher haben. Ich würde das zumindest mal an der Stelle mal erwähnt haben, dass da der ein oder andere zumindest es für nötig gehalten hat, das in das Papier zu schreiben. Ich hake da nochmal ein. Ja? Wenn wir über Open-Source sprechen, dann reden wir eigentlich auch darüber, also ich habe noch nicht gesehen, dass wir wirklich die Lizenzfrage irgendwie wirklich geklärt haben. Welche ist denn die geeignete? Okay, Thorsten hat schon mehr Wissen. Die ist, glaube ich, geklärt, weil auf EU-Ebene wurde ja, und ich betone es immer wieder, die EUPL geschaffen. Und die EUPL ist speziell auch für die öffentliche Verwaltung geschaffen worden. Und Software, die wir als öffentliche Verwaltung bauen, entwickeln, zur Verfügung stellen, die sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall diese EU-Richtlinien erfüllen. Okay, also Software hat Bugs, die muss jemand beheben. Wie stellst du das mit der EUPL vor? Aber Bugs haben doch mit einer Lizenz nichts zu tun. Naja, ich spreche mal die Motivation an. Also wer hat genügend, also jetzt hat hier die Digital Service GmbH hat jetzt irgendwie Geld vom Bund erhalten, um das zu erstellen. Deren Interesse, das weiterzuführen, ist in dem Moment weg, wo der Bund kein Geld mehr bezahlt. Ja. Wo kommt das Interesse her, die Software zu pflegen? Wer macht das? Wo kommt denn das Interesse her, andere Open-Source-Software zu pflegen? Es gibt immer Unternehmen, die sich so eine Software dann annehmen und es dann weiterentwickeln, beziehungsweise auch pflegen. Und die lassen sich das natürlich dann auch bezahlen. Ja, und wer zahlt das? Die Länder dann? Ja, der Auftraggeber. Also Berlin hätte ja jetzt, oder nee, die fünf Bundesländer hätten jetzt quasi ja auch sagen können, die paar Anpassungen, die ich haben will, die beauftrage ich noch und dann macht er die noch hinterher. Aber so funktioniert das ganze Konstrukt gerade gar nicht, oder? Die Digital Service macht das, was der Bund sagt. Ich bin da nicht so tief drin, was die Digital Service macht. Bin ich auch nicht so tief drin, aber vielleicht würde ich auch gerne nochmal, also ich weiß gar nicht, was du über Open Source ganz generell denkst, Ingo, aber ich würde schon sagen, dass ja Open Source den charmanten Vorteil hat, dass es ein ganz wesentliches Problem von Technologieeinsatz eben umgeht, nämlich das Problem der Fahrtabhängigkeit. Dass ich am Ende, wenn ich auf eine Technologie gesetzt habe, die vielleicht Closed Source, ist das richtig? Ja, ist. Und dann nicht in der Lage bin, quasi einen Anbieterwechsel zu machen, weil das Produkt vielleicht irgendwie zu teuer wird oder was auch immer. Das ist ja das Charmante. Also wenn also jemand dann das Produkt nicht mehr weiterführen möchte, dann erlaubt es ja Open Source gerade, dass jemand anders das einfach übernehmen kann. Das ist ja das Charmante daran. Also deswegen halte ich es gar nicht für ein Problem zu sagen, wie die, vielleicht verstehe ich dich auch falsch, aber zu sagen, okay, es gibt jetzt einen Anbieter, der hat jetzt ein Produkt entwickelt, das ist Open Source, der führt das dann nicht weiter, weil der Bund kein Geld mehr gibt, aber dann kann eben jeder andere, ob es ein Land ist oder sonst wer, auf Basis der Codezeilen dann das Produkt eben weiterentwickeln und anpassen. Also insofern ist das eigentlich, finde ich das ehrlich gesagt super charmant. Der trifft so einen ganz tollen Nerv. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich zu Open Source stehe, kann ich kurz erklären. Ich habe an ganz vielen Sachen mitgearbeitet und ich habe über die Jahre gesehen, wie Microsoft sich was unter den Nagel gerissen hat und Oracle und dergleichen. Und ich bin ein großer Kritiker der MIT-License mittlerweile geworden. Ich lizenziere selber nur noch Apache V2, weil mir das Missverhältnis zwischen denen, die diese Software nutzen und die, die es erstellen, deutlich missfällt. Ja, wir haben das früher als Reputation gemacht, dann ist das professionelle Software geworden und dann hat es keinen Umschwung gegeben. Am besten haben wir das für mich plakativ gesehen, als dieser SSL Heartbleed-Bug hochkam und der eigentliche einzige Contributor oder Pfleger dieser Software gesagt hat, was wollten die eigentlich? Das hier wird betrieben von mir und meinem Hund. Und wenn man dann sich die Installationsbasis angeguckt hat, dann haben sämtliche Fortune 500 Unternehmen und weltweit Milliarden Installationen diese OpenSSL Installation verwendet. Und keiner von denen ist auf die Gedanken gekommen, ihn zu unterstützen. Nachdem er gesagt hat, ich mache das weg, wenn hier irgendwie in dem Topf, glaube ich, 200.000 Euro drin sind oder so, waren das innerhalb von 5 Minuten war der Topf voll. Weil alle davon abhängten. Und das ist, glaube ich, das, was ich ganz gerne sehen wollen würde, dass wenn die Politik sagt, wir wollen mehr Open Source, dann brauchen wir, meinetwegen ist die Lizenzfrage gelöst, dann brauchen wir aber auch ganz deutlich und sichtbar, praktisch eine Unterstützung von Open Source Machern, Contributern, sogar Servicegesellschaften. Da muss das Geld hinfließen, in Personen. Nicht in Open-Source-Plattformen, wie jetzt, ja, ich verstehe deine Begeisterung, Thorsten, dafür, aber am Ende des Tages sind es Menschen, die was zu essen haben wollen, die ihre Familie ernähren wollen und darauf zu hoffen, dass der Open-Source-Bereich im E-Government durch die Decke geht, ohne dass man dafür finanzielle Unterstützung, wovon Leute leben können, diese Einsicht teile ich nicht. Ja, aber dafür hat der Staat schon die Idee des Zentrums für digitale Souveränität geschaffen. Und es gibt auch den Sovereign Tech Fund, der meines Wissens auch staatlich unterstützt ist. Und hier wird es Gelder geben. Und wenn das Thema Open Source in der öffentlichen Verwaltung noch weiter wächst und noch weiter ausgebaut wird, dann wird es noch mehr solche Funds geben, wo man einfach dann das Geld bekommt, um das Ding weiterzuarbeiten. Und dann müssen halt der Bund, die Länder, die Kommunen, die müssen halt dann einzahlen da rein. Kann Ingo ehrlich gesagt schon verstehen mit seiner Kritik daran, dass man das, es ist so ein bisschen so eine Art, Also ich benutze jetzt mal einen Begriff, vielleicht will ich da nichts Falsches unterstellen, aber du vermutest ja, dass dann, dass die Leute, die das so gut finden, so eine Art marktliberalistischen Gedanken haben, nach dem Motto, wenn das gut ist, wird es schon funktionieren, ne? Ehrlich gesagt kann ich das verstehen. Ich glaube durchaus, dass es da durchaus Strukturen bräuchte. Das heißt aber, ich finde, das ist aber kein grundsätzliches Argument gegen Open Source. Ganz im Gegenteil, es zeigt halt nur, wie man Open Source verankern muss, möglicherweise. Das ist, denke ich, ein Argument dafür. Insgesamt, glaube ich, ist das Fehlen von Open Source Lösungen, die Abhängigkeit gerade des öffentlichen Sektors von Fahrtabhängigkeit, oder sagen wir, stimmt nicht, also das Problem der Fahrtabhängigkeit von Software, die in der öffentlichen Verwaltung im Einsatz ist, ist inzwischen so groß, dass ich mir ehrlich gesagt gar nicht anders vorstellen kann, wie wir da jemals wieder rauskommen sollen, ohne von mir aus auch gern politisch stark gesteuerten Einsatz von Open Source Produkten. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt eine schöne Open Source Diskussion geführt haben. Mein Anliegen mit diesem Thema war aber eigentlich einerseits zu sagen, dass diese Grundsteuererklärung, die deutschlandweit von ganz vielen Tausenden und Millionen von Leuten ausgefüllt werden muss, jetzt auch über Elster geht, über diese Lösung hier, und dass das Ganze in einer völlig anderen Art entstanden ist, Software zu entwickeln als bisher, nämlich über diese Digital Service, Digitalisierungseinheit des Bundes, und dass hier einfach ein anderer Weg gewählt wurde, ein viel agilerer Weg gewählt wurde, ein flexiblerer Weg gewählt wurde, um eine Lösung zu entwickeln. Und das war eigentlich nur die Botschaft quasi. Und das Thema Open Source, ob das an der Stelle überhaupt möglich gewesen wäre, kann ich überhaupt nicht beurteilen und will ich auch gar nichts dazu sagen. Und jetzt weiter an den Ingo. Da hast du recht, Peter. Entschuldigung, wir sind ein bisschen abgeglitten in der, aber du hast völlig recht. Wir sollten anerkennen, dass hier mal ein anderer Weg gegangen worden ist und offensichtlich auch funktioniert hat, ja? Sorry. Botschaft angekommen. Gut. Mein heutiges Schwerpunktthema ist ausgehend von der Heute-Show entstanden. Die hat sich nämlich mal satirisch damit auseinandergesetzt, wo Deutschland mit seiner Digitalisierung eigentlich steht. Spoiler, ganz weit hinten. Es werden verschiedene Aussagen getätigt, die ich mit euch ganz gerne ein bisschen erörtern wollen würde. Das gibt auch noch ein paar unterstützende News dazu. Die eine Aussage ist also, die Verwaltung kann es nicht. Hier haben wir mal ein Gegenbeispiel mit dem iKFZ, das durchaus funktioniert. Also wir haben hier irgendwie 3 Stufen, ja. In vielen Kommunen oder Zulassungsstellen sind nicht nur Stufe 1, die sehr einfach umzusetzen ist, sondern auch 2 und 3 im Einsatz. Und doch zeigen die Zahlen aus Nordrhein-Westfalen, dass es sehr selten genutzt wird. Es wird sehr selten genutzt, heißt in dem Falle, dass wir hier im Prozentbereich von 0,16 bis 3% irgendwo liegen, was wirklich für den Mitteleinsatz und den Aufwand, der da betrieben worden ist, sehr, sehr wenig ist. In absoluten Zahlen sind das dann in etwa so 3-stellige Zahlen bis knapp 4-stellig. Gemessen daran, wie viele Vorgänge durchgeführt wird, sehr, sehr wenig. Hier haben wir also einen voll durchdigitalisierten E-Government-Bereich, der von den Bürgern offensichtlich schwerlich angenommen wird. Das Überraschende daran ist sogar, dass in der Pandemiezeit mit Ministerialerlaubnis hier davon Abstand genommen worden ist, dass jeder einen Personalausweis benutzen muss, also einen elektronischen Personalausweis benutzen muss, und trotzdem hat man wohl nicht erkennen können, dass es zu einer stärkeren Nutzung kommt. Der satirische Beitrag von der Heute-Show sagt also, Verwaltung kann nicht, könnte ein Grund sein, aber wir sehen, Verwaltung kann durchaus. Die zweite Aussage wird auch getroffen, nämlich vielleicht Bürger will nicht. Und hier haben wir die verwirrende Nachricht dazu aktuell, dass die Bitkom also in einer Studie herausgefunden hat, dass eigentlich 3/4 der Bürger digital kommunizieren wollen. Wie seht ihr das? Woran liegt's? Hat die Heute-Show einfach nur satirisch überzeichnet? Natürlich hat die Heute-Show satirisch überzeichnet und das gehört auch dazu und das machen die auch gut. Aber jetzt ist dieses Beispiel iKFZ leider ein ziemlich nicht das Richtige, ziemlich komplex, weil die Voraussetzungen, um iKFZ nutzen zu können, die sind so hoch, da muss ich meinen Personalausweis benutzen, das ist schon mal die eine Hürde, beziehungsweise die ist abgeschafft worden, aber die andere Hürde ist, mein Fahrzeug muss schon diese 9 Plaketten haben. mit diesen QR-Codes beziehungsweise mit diesen Rubbelcodes. Wo ich die Plakette abkratzen kann. Mhm. Genau. Und wenn mein Fahrzeug so alt ist, dass es das nicht hat, kann ich das nicht online abmelden. Geht einfach nicht. Mhm. Und das meiste, was passiert, sind Abmeldungen. Mhm. Und ummelden kann ich es dann auch nicht, wenn ich so ein altes Fahrzeug habe, weil ich es erstmal neu zulassen muss, um mir diese neuen Ruppellose, will ich immer sagen, also die neuen Ruppeldinger da zu besorgen und draufkleben zu lassen, dann kann ich es dann auch online ummelden. Das ist, ich finde, iKFZ hat seine Schwächen, was die Prozesse angeht, und halte ich hier für tatsächlich kein gutes Beispiel, weil wenn wir uns anschauen und wir schauen uns an das ganze Thema Beurkunden, Urkunden bestellen für Eheurkunde, Geburtsurkunde und so weiter und so weiter. Oder das Thema Wunschkennzeichen, das Lieblingskind aller Online-Dienste, Wunschkennzeichen. Das ist gigantisch. Ich glaube, es gibt, werden kaum noch Wunschkennzeichen irgendwie vor Ort reserviert. Es wird fast alles nur noch online gemacht. Das Thema Eintragung von Übermittlungssperren. Ich kenne Kommunen, die haben das nur noch online. Da gibt es gar niemanden mehr, der vor Ort hingeht und Übermittlungssperren eintragen lässt. Hm. Also da gibt es schon bessere Beispiele. Natürlich, wenn ich das bundesweit skaliere, ist das auch wieder nur ein Prozent oder vielleicht sogar ein Promillebereich. Aber in den Kommunen, wo es vorhanden ist, da wird es auch angenommen, wenn die Prozesse einfach sind. Ja, die Heute Show argumentiert, der Bürger hätte Angst vor dem Verlassen des Status quo. Stimmt dir zu? Ja. Ich versuche mal, ob ich dem Fettnäpfchen ausweichen kann. Ich fürchte, dass ein bisschen was dran ist. Aber ich glaube, man kann es auch nicht verallgemeinern. Wenn man sich anguckt, also versucht das wirklich sachlich zu argumentieren, und das kann man eben mit der Studienlage, ist es eben so, dass die Bedürfnisse der Bevölkerung sehr, sehr unterschiedlich sind. Also man kann nicht sagen, der Bürger, die Bürgerin möchte das oder das, sondern es hängt ganz stark vom Angebot ab. Also was ich sozusagen, wenn ich Erfahrungen, positive Erfahrungen mit E-Government, mit Digitalisierung von Behörden gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich einen anderen Prozess ausprobieren werde. Wenn ich aber negative Erfahrungen gemacht habe, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich einen nächsten Prozess ausprobieren werde. Das ist also ganz stark erfahrungsabhängig. Dann hängt es sicherlich auch davon ab, in welcher Region ich unterwegs bin. Es ist nicht absolut richtig, aber es gibt eine Tendenz dazu, dass in den Großstädten das schlichtweg besser funktioniert als im ländlichen Gebiet, weil jeder investierte Euro in Großstädten schlichtweg eine stärkere Hebelwirkung hat pro quasi Einwohnerin und Einwohner als auf dem Land. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die Bürgerinnen und Bürger das nicht wollen, aber es gibt, glaube ich, eine Melange aus Gründen, die sich irgendwo an Schnittpunkten treffen, die irgendwas sind zwischen Gewohnheit, Erfahrung, ne? Sicherlich gibt es auch ein paar demografische Argumente, aber dann auch ein paar, die am Ende was mit der vorhandenen Infrastruktur zu tun haben. Kurz gesagt, jüngere Leute wollen eher, ältere Leute wollen eher nicht. Und jüngere Leute wollen aber wiederum dann nicht, wenn das Angebot vor Ort nicht da ist. So würde ich sagen. Die These, die ich habe, die geht auch wieder ähnlich wie bei der EID und dem neuen Personalausweis. Es wird schlichtweg zu wenig darüber informiert, dass das jetzt online geht. Es gibt ein paar Kommunen, die haben Poster aufgehängt, aber wenn ich schon mal dort bin, ist mir das Poster eigentlich ziemlich egal, weil ich bin ja schon mal da, dann mache ich das nicht online. Es gibt Kommunen, die versuchen das, indem sie auch Terminals in ihren Wartebereich reinstellen, wo dann der Bürger meint, da kann ich es machen, aber wenn ich schon mal da bin, dann gehe ich direkt zum Sachbearbeiter. Aber so richtig informiert fühlt sich, ist glaube ich keiner von den Bürgerinnen und Bürgern. Ja, es ist ja ganz lustig. Wir haben in München einmal eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger durchgeführt, wer sich welche Online-Services wünscht. Und die lustigste Erkenntnis war das, dass die 10 meistgewünschten Dienste, die hier aufgelistet waren, in 2 Kategorien aufgeteilt werden konnten. 2 dieser 10 Dienste waren solche, die objektiv im Moment nicht durchgeführt werden können, wie beispielsweise Beantragung eines Personalausweises. Da müssen wir einfach das Modell anders denken. Und die anderen 8 waren schlicht und einfach Services, die es bereits gab. Also das heißt, auf der Wunschliste standen 8 Online-Services von 10, die es bereits gab. Also die Schlussfolgerung war, die Menschen wissen einfach nicht, dass es diese Online-Services gibt. Und wenn ich in den E-Government-Monitor reinschaue und dann lese, dass unter anderem 33% der Nutzer und immerhin 45% der Nicht-Nutzer immer noch behaupten, dass es schneller geht, einen Verwaltungsvorgang vor Ort abzuwickeln als online abzuwickeln, dann muss ich mir die Frage stellen, wie soll das funktionieren? Weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich alleine aufgrund der Wegezeiten und der Wartezeiten und so weiter den Vorgang vor Ort schneller abwickle. Also das Bild der Menschen ist offensichtlich völlig schräg noch, wie Online-Services funktionieren. Oder diese Online-Services sind so schlecht gebaut, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach nicht zum Erfolg kommen und immer wieder neu anfangen müssen. Also bei mir ist es Zweiteres. Da sagst du was Wahres, Peter. Das, vieles davon ist so schlecht, dass ich lieber die Beratungsleistung der Sachbearbeitung in Anspruch nehme und das am Fachverfahren direkt mache. Ich brauche für einen Personalausweis, ich stoppe das immer gerne mit, wenn ich einen neuen Pass brauche oder so. Das sind immer so Zeiten von 4 Minuten oder sowas, die brauchen. Ich habe als Bürger nicht eine Komplexität eigentlich vor der Nase. Ich setze mich dahin, sag, wer ich bin, was ich möchte, bezahle noch und habe mein Ergebnis. Wenn ich einen Termin vorher hatte, bin ich da wirklich nicht weiter in Berlin mehr als 15 Minuten irgendwie mit beschäftigt. Ich fahre irgendwie quasi mit der Bahn ran, gehe da rein, mach das und gehe wieder raus. Also ich habe mal einen Vortrag gehört, den ich sehr interessant fand, der gesagt, hört auf, uns mit Estland zu vergleichen. Ja, es war ein Schweizer. Ich sage, wir haben hier in den deutschen Ländern oder in deutschsprachigen Ländern haben wir ein sehr dichtes Netz an kommunalen Präsenzen. Und es ist tatsächlich umso wahrscheinlicher, dass die Leute sich nicht dem E-Government zuwenden, umso näher sie mit Menschen wieder zu tun haben können. Weil niemand mag das eigentlich, seine persönlichen Dinge mit einer Maschine zu regeln. Das heißt also, umso besser die Sachbearbeitung ist, umso weniger wird E-Government angenommen. Das ist eine meiner Thesen. Und ich selbst gehe eigentlich gar nicht mal so ungern ins Amt, ehrlich gesagt. Also ich bin immer freundlich behandelt worden, habe eine gute Dienstleistung bekommen, auch wenn es in der Presse häufig anders aussieht, ja. Ich finde es ja schön, dass du auch mal gerade für die Leute auch eine Lanze brichst, die vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern arbeiten, weil das ist ja, E-Government argumentiert ja mal ein bisschen so, als würde man die irgendwann nicht mehr brauchen oder die seien irgendwie nicht so gut und so. Ich finde es schön, dass du das sagst. Und ich muss ganz ehrlich sein, die meisten Menschen, mit denen ich in der Verwaltung zu tun habe, das sind auch nette Leute in der Regel. Das ist schon wahr und die machen gute Arbeit und man muss auch mal sagen, kein Land in der Europäischen Union belastet seine Kommunen mit Verwaltungsprozessen so sehr wie Deutschland. Ne? Also der Deutsche Landkreistag zum Beispiel sagt, 85% aller Verwaltungsleistungen in Deutschland sind kommunale Leistungen, also Verwaltungsprozesse. Da sind wir Spitze. Das muss man also auch mal sehen, dass jede Form der Kritik, vor allen Dingen auch an der Performance, der digitalen Performance an den Kommunen, auch immer vor diesem Hintergrund irgendwie auch gelesen werden muss. Ich würde aber trotzdem gerne noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Und zwar eines der Argumente, das wir häufig hören, ist, dass Digitalisierung von Verwaltungen eigentlich nichts anderes ist, als Verwaltung 1:1 übertragen in ein neues Medium. Und die Kritik, die häufig kommt, ist die, dass eigentlich Digitalisierung ja eine Chance ist, Dinge neu zu denken. Ne? Beispielsweise, warum muss ich auf Basis eines Anlasses, wie zum Beispiel das berühmte Beispiel Geburt eines Kindes, 5, 6, 7 verschiedene Anträge ausführen. Warum muss ich das eigentlich? Da gibt es ja dieses, wie heißt das in Bremen, weiß das gerade jemand, dieses Antragsverfahren? Elfe. Elfe, genau, vielen Dank. Ne? Dieses Elfe-Verfahren, wo ich einen kurzen Antrag ausfülle und da ist drin, Kindergeld beantragen, Elternzeit beantragen, auch 3, 4, 5 andere, Geburtsurkunde ist mit dabei. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum vielleicht der eine oder die andere das nicht so annimmt. Weil in vielen anderen Bereichen, gerade in der Privatwirtschaft, sehe ich, dass Digitalisierung dazu führt, dass Dinge konsolidiert werden. Dinge werden vereinfacht. Und in der Verwaltung scheint zumindest der Eindruck zu entstehen, das ist gar nicht überall so, aber es scheint der Eindruck zu entstehen, dass Digitalisierung da eben nicht Vereinfachung bedeutet, sondern einfach nur, ich kann das gleiche Komplizierte im besten Fall jetzt nur von zu Hause machen. Aber ich habe die gleichen Anträge, ich habe die gleichen Fragen, ich habe die gleichen Probleme, jemanden zu erreichen oder jemanden zu finden, der versteht, was ich möchte oder den ich verstehen kann. Ich glaube, das ist eines der größeren Probleme, die wir haben, woran am Ende vielleicht auch das OZG krankt. Also vielleicht müssen wir uns häufiger fragen, wie können wir eigentlich Verwaltung durch Digitalisierung verbessern und nicht nur übersetzen? Ja, du hast völlig recht und deshalb ist ja auch das IKFZ quasi so das schlechteste Beispiel gewesen, weil man dort versucht hat, den konventionellen Vorgang, so wie er funktioniert, mit diesen ganzen Etiketten und Plaketten und so weiter, wieder digital abzubilden. Ich kenne andere Länder, in denen bekommt man ein Kennzeichen, das vom Händler also bei der Auslieferung des Fahrzeugs auf das Auto geschraubt wird. Und das Kennzeichen behält das Auto über die komplette Lebensdauer. Und andere Dinge, was wir jetzt bei uns beispielsweise über diese Aufkleber gelöst haben, das wird zum Beispiel in Italien über so Dinge gelöst, die innen an der Scheibe sind. So ähnlich wie wir das im Moment ja auch mit diesen Schadstoffplaketten und den Carsharing-Plaketten und so weiter machen. Das heißt, das geht bei uns auch, dass man die Dinge auch innen hin macht. Dann müssen sie nicht mehr wetterfest sein oder sonst was. Also man hätte das Thema anders denken können. Das hätte aber bedeutet, man müsste goldene Kälber schlachten oder goldene Kühe oder wie heißt das, schlachten und müsste mal sich beispielsweise von den lokalen Kennzeichen dann verabschieden und so. Und da ist in Deutschland ja der Trend eigentlich genau in die andere Richtung. Wir haben diese neuen, also die alten Kennzeichen wieder neu eingeführt und die Leute haben einen Run veranstaltet auf die drei Buchstaben Kennzeichen, um nochmal sehr viel lokaler ihr Auto anzumelden. Das ganze Kfz-System hängt an dem alten Modell und man ist nicht bereit gewesen, den Prozess völlig neu zu denken und es ist auch nicht die Rahmenbedingung, um das hier bei uns ohne weiteres so zu tun. Aber genau das mit den Kennzeichen ist ja auch einer der Kritikpunkte, die ich immer wieder anbringe. Ich war in England. Die machen genau das, was du gesagt hast. In Schweden, in Dänemark, die machen genau das, was du gesagt hast. Das Fahrzeug bekommt mit der Erstzulassung ein Kennzeichen und es behältst du ein Leben lang. Das könnte man in Deutschland auch genauso machen, weil die meisten Fahrzeuge Firmenfahrzeuge oder sonstiges sind und denen ist es meistens ziemlich wurscht, was das für Kennzeichen sind. Man könnte hier tatsächlich sagen, das Kennzeichen bleibt ein Leben lang dran, aber wenn du ein eigenes haben möchtest, ja, dann musst du halt dafür bezahlen. Und dann kannst du dir auch draufschreiben, was auch immer du willst. Wenn du Hans Wurst draufschreiben willst, dann schreibe halt Hans Wurst drauf. Aber du musst halt dafür bezahlen. Das halte ich für eine Möglichkeit. Aber wo wirklich das Problem liegt, viele Insider nennen das scherzhaft die Schildermafia. Es gibt ja in der Nähe von jeder Zulassungsstelle mindestens 2 bis 3 Schilderpräger. Die gäbe es ja dann nicht mehr. Weil die Schilder könnten dann direkt vom Hersteller geprägt werden oder vom Autohaus. Und man hätte dann nur noch so Spezialaufgaben. Und genauso diese Zulassungsservices, die würden von heute auf morgen wegfallen. Ich glaube, rein volkswirtschaftlich hätte das überhaupt gar keine Auswirkung. Aber die Verluste der Arbeitsplätze, das würde natürlich wieder riesengroß aufgehängt werden, obwohl das überhaupt gar keine Auswirkung auf Deutschland, auf die Wirtschaft in Deutschland hätte, sondern eher auf die einzelnen individuellen Personen. Ich weiß nicht, ich würde mal gerne Gegenrede da halten. Ich glaube, mit Blick auf den demografischen Wandel, den jetzt überall spürbaren Fachkräftemangel, werden zukünftig Argumente, so wie du sie gerade zumindest antizipierst, weniger an Gewicht haben. Also weil einfach der Bedarf an Arbeitskräften überall so groß ist und gerade diese Menschen, die da arbeiten, die haben ja dann sicherlich auch Verwaltungsskills, müssen sich auskennen mit dem Management von irgendwelchen Verwaltungsprozessen. Ich glaube, dass das so ein großes Problem am Ende nicht sein wird. Ich würde gerne mal umgekehrt sagen, ich glaube, das, was man da einspart, auch volkswirtschaftlich einspart an Prozesskosten, überwiegt das sehr wahrscheinlich. Und auch wenn ich natürlich jedem Menschen wünsche, dass er den Arbeitsplatz behalten kann, den er hat, sofern er oder sie ihn gerne macht, ne? Aber ich glaube, dass das am Ende, gerade vor dem Hintergrund dessen, was uns noch bevorsteht, am Fachkräftemangel, in Zukunft keine Diskussion mehr sein wird, die wir ernsthaft politisch mit Gewicht führen. Ja, ich würde ganz gerne das Zitat bringen, weil das, finde ich, rundet das ganze Thema ganz gut ab. Also der Standpunkt im Background-Newsletter lautete wie folgt. Das Problem: Die Verantwortlichen der Digitalpolitik möchten in der Theorie einen menschenzentrierten Ansatz verfolgen. In der Praxis beschränkt sich die Verwaltungsdigitalisierung aber auf eine technokratische Umsetzung trockener juristischer Vorgaben. Das ist das, was wir, glaube ich, hier gerade diskutiert haben, dass wir halt mit unseren E-Government-Vorgängen die Menschen erreichen müssen. Wir dürfen nicht Dinge externalisieren, die eigentlich nur die Verwaltung angehen, sondern wir müssen einfache Anwendungen schaffen. Ausrufezeichen. Vielen Dank für das Thema, Ingo. Und ich gleich nochmal hinten ran, dieses YouTube-Video von der Heute-Show ist sehr, sehr empfehlenswert, ist sehr, sehr lustig. Bitte anschauen. Und dann kommen wir schon zum Abschluss. Und bevor wir aber die Sendung beenden, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei den UnterstützerInnen des E-Government-Podcasts bedanken. Und zwar unterstützen mich einige Menschen finanziell auf Steady oder spontan über Spenden per PayPal. Und da lese ich ganz kurz mal die Namen des letzten Monats vor. Heinz, Kalli, Vincent, Udo und Maria, vielen Dank euch. Den einen oder anderen von euch kenne ich tatsächlich auch persönlich. Vielen Dank, ja. Ich kenne niemanden, aber trotzdem vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr Thorsten unterstützt. Und vielen Dank auch an Andi, der die heutige Sendung geschnitten hat. Danke und liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Und wir wünschen euch weiterhin einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Bis demnächst. Tschüss, macht's gut. Ciao, hat Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.com.